Lektion 7. Aufgabe 3a. Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem Fachdidaktikseminar Literatur lehren. Für heute habe ich eine externe Referentin eingeladen, Frau Dr. Vera Türmer. Das Thema der heutigen Sitzung ist Literatur im Unterricht, Deutsch als Fremdsprache. Frau Dr. Türmer ist die ideale Referentin zu diesem Thema, denn sie hat dazu ihre Dissertation geschrieben und schon so manchen Forschungsbeitrag verfasst. Bitte sehr, Frau Dr. Türmer, wir sind sehr gespannt auf das, was Sie uns zu sagen haben. Vielen Dank, Herr Kollege, für die freundlichen Worte. Meine Damen und Herren, es ist erschreckend, was die Stiftung Lesen in ihrer Studie Lesen in Deutschland gemeldet hat. Die zentrale Aussage ist, jeder Vierte liest keine Bücher. Damit wurde eine erneute Diskussion um die abnehmende Lesefreude und Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen angestoßen. Und auch die Klage vieler Lehrer über die zunehmende Leseunlust von Schülern war in den vergangenen Jahren kaum zu überhören. Literatur komme nicht mehr an im Unterricht. Lesen gelte bei Schülern als uncool und als nicht mehr zeitgemäß. Und nicht nur die Stiftung Lesen prognostiziert, dass Bücher angesichts der heutigen Medienvielfalt zurückgedrängt werden. Es gibt aber auch eine beruhigende Nachricht. Nach der Studie Kinder und Medien des Medienpädagogischen Forschungsverbunds werden Bücher weiterhin gelesen. Trotzdem, während Fernsehen, Internet und Computerspiele bei den 6- bis 13-Jährigen hoch im Kurs stehen, rangiert das Lesen gerade einmal im Mittelfeld der liebsten Freizeitbeschäftigungen der Kinder und Jugendlichen.